In einem Hörspiel der Reihe Alltag früher, Alltag heute geht es jetzt um das Salz aus Lüneburg. Ach, reich mir doch mal das Salz rüber. Hier, bitte. Danke. Da ist ja gar nichts mehr drin. Na, dann will ich den Streuer gleich mal auffüllen. Brauchst gar nicht aufzustehen. Es ist kein Salz mehr da. Muss erst welches besorgen. Oh, das ist aber ärgerlich. Hättest ja selber daran denken können. Tja, wer denkt schon an Salz? Salz ist so etwas Selbstverständliches, dass man es erst merkt, wenn kein Krümel mehr im Hause ist. Ohne Salz kann der Mensch auf die Dauer nicht leben. Er braucht zwar nicht viel davon, aber doch jeden Tag ein paar Gramm. Nun, das ist kein Problem. Salz gibt es in jedem Laden für wenig Geld. Früher, im Mittelalter, war das anders. Da war das Salz für die Menschen noch wichtiger. Es war nämlich eines der wenigen Mittel, um Fleisch oder Fisch für längere Zeit haltbar zu machen. Salz wurde also oft und viel gebraucht, aber nur an wenigen Stellen gewonnen. Und so hatten die, die eine Salzquelle besaßen, Macht, Ansehen und Geld. In Norddeutschland hatte damals eine ganze Stadt vom Salz gelebt, viele hundert Jahre lang sehr gut gelebt, Lüneburg. Und von diesem Lüneburger Salz wollen wir heute berichten. Die Geschichte beginnt mit einer Wildschweinjagd. Vor langer, langer Zeit, weit über 1000 Jahre ist es her, da streiften an einem heißen, sonnigen Tag Jäger zu Pferde durch einen Wald, wo heute die Stadt Lüneburg liegt, und hetzten mit ihren Hunden ein Wildschwein. Ich hab's getroffen! Rief einer der Jäger, als er mit einem gut gezielten Pfeil das Wildschwein weitwund geschossen hatte. Das Tier flüchtete sich ins Dickicht, die Hunde hinterher. Schließlich fanden die Jäger das Wildschwein in einem Sumpfloch, wo es versucht hatte, im Wasser seine Wunde zu kühlen. Die Jäger stachen es ab, zerrten es aufs Trockene und weiteten es aus. Plötzlich sagte einer der Jäger ganz verwundert: Seht euch das an, wie die schwarzen Borsten glitzern. Sieht aus wie Salz. Es ist Salz. In dem Sumpfloch gibt es Salz. Wir haben Salz gefunden. In der Sonne war Salz auskristallisiert und hatte die Borsten mit einem weißen Schimmer überzogen. Man grub an der Stelle nach und stieß auf eine Sohle, eine Salzquelle. Sie begründete den Reichtum Lüneburgs. Eine hübsche Geschichte, aber nur eine erdachte, ein Märchen, eine Sage, die man sich auch andernorts erzählt, wo man Salzquellen gefunden hat. Aber keine war so ergiebig wie die Lüneburger Sohle. Wann, wie und von wem sie tatsächlich entdeckt wurde, man weiß es nicht. Die früheste Nachricht, die wir von der Lüneburger Saline haben, so heißt das Werk, in dem aus der Sohle Salz gewonnen wird, ist auch schon über 1000 Jahre alt. Es ist eine Urkunde aus Pergament, die König Otto I. am 13. August 956 unterzeichnet hat. Und in der steht: Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit, Otto, König von Gottes Gnaden. Mögen alle Untertanen, ob sie nun gegenwärtig oder in Zukunft leben, hiermit wissen, dass ich den Zoll für das Salz, das aus der Saline zu Lüneburg gekauft wird, zum Heile meiner und meiner Gemahlin Seele, dem Kloster St. Michaelis, zu eigen schenke. Zu Deutsch: Die Klosterherren durften für das Lüneburger Salz einen Zoll eintreiben und behalten. Mit anderen Worten, für jeden verkauften Sack Salz, für jede Fuhre, für jede Schiffsladung musste dem Kloster eine Abgabe, eine Gebühr, ein Zoll entrichtet werden. Und da die Einnahmen des Klosters recht beträchtlich waren, darf man annehmen, dass damals auch schon der Handel beträchtlich gewesen ist. Das heißt, die Saline muss längst vor dem Jahre 956 in Betrieb gewesen sein. Was König Otto mit der Urkunde so großzügig verschenkte, waren gar nicht seine eigenen Einnahmen, sondern die eines Markgrafen, dem die Saline gehörte. Später waren die Herzöge von Lüneburg die Besitzer. Doch im Laufe der Zeit zersplitterte sich das Eigentum, weil Anteile verschenkt, verkauft, vererbt und verpachtet wurden. Vor allem an die Kirchen und Klöster. Die geistlichen Herren, die ja vom Salzsieden und vom Salzhandel nicht genügend verstanden, mussten sich deshalb auf technische und kaufmännische Fachleute stützen. Auf die Sülfmeister. Wir würden heute sagen Salzmeister. Und diese Sülfmeister wurden dann nach und nach, dank ihres Wissens und Könnens und mit viel politischem Geschick, selber die Herren der Saline. Und damit reich. Nun ist es an der Zeit, uns mit einem Sülfmeister bekannt zu machen. Mein Name ist Georg Toppenstedt. Meister Toppenstedt, den mich alle mit gehörigem Respekt nennen. Schließlich waren mein Vater und mein Schwiegervater auch schon Sülfmeister in Lüneburg. Und die Vorväter auch. Wir Sülfmeister achten darauf, nur in unserem Stand zu heiraten. Damit das, was wir erworben haben, auch zusammenbleibt. Ich bin seit 10 Jahren Sülfmeister und stehe jetzt, anno Domini 1391, im besten Mannesalter. Habe leider keine Söhne, nur 2 Töchter. Die ältere schon aus dem Haus, mit dem Sohn eines Sülfmeisters verheiratet, wie ich es eingerichtet habe. Ich besitze ein schönes Backsteinhaus in der Stadt und auf der Saline 3 Sudhäuser, dazu die nötigen Leute. 9 Salzsieder, 3 Fuhrleute mit Pferden und Wagen und noch eine Handvoll Gehilfen. Man sieht's, ich habe so manchen Taler im Säcke. Was sehr untertrieben ist, die Sülfmeister waren sozusagen die Millionäre des Mittelalters. Ihr übertreibt. Gewiss, ich bin nicht ohne Einfluss in der Stadt, aber einen Sitz im Rat. Vielleicht werde ich eines Tages auch noch Bürgermeister. Jedenfalls geschieht nichts in Lüneburg, was wir Sülfmeister nicht wollen. Wir sind die Herren der Stadt und nicht der Herzog oder wer sonst das Land regiert. Hier bestimmen wir. Vater? Ja, Margret, was gibt's? Besuch ist da aus Lübeck. Der alte Lübbers, der Salzhändler. Hab schon auf ihn gewartet. Herein mit ihm. Er ist nicht alt, er ist jung und er gefällt mir. Na, du machst mich neugierig. Gott zum Gruß, Meister Toppenstedt. Ich bin Berthold Lübbers. Der Sohn vom alten Hinrich, man sieht's. Ihr seid ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Willkommen in meinem Haus. Habt ihr euren Vater nicht mitgebracht? Nein, er schickt mich an seiner Stelle. Ist er krank? Nun ja, die Gicht plagt ihn und da war ihm der Ritt von Lübeck hierher doch zu beschwerlich. Ja, eine Reise auf der Salzstraße ist wahrlich kein Vergnügen und schon gar nicht jetzt, wo es bald Winter wird. Aber gut, dass ihr da seid. Nehmt Platz. Margret, was stehst du da? Bring Wein und was zu essen. Ja, Vater. Eure Tochter? Mhm. Sie gefällt mir. Aha. Aber lasst uns jetzt lieber vom Geschäft reden. Verzeiht, Meister. Ehe ich das kann, müsste ich erst einiges gelernt haben. Ich fange ja erst an, den Salzhandel meines Vaters zu übernehmen und verstehe davon noch recht wenig. Und noch weniger davon, wie Salz gemacht wird. Ihr sagt ja gar nichts. Donnerlittchen, eure Ehrlichkeit verschlägt mir glattweg die Sprache. So geht sonst keiner mit mir um. Ich dachte, ich schenke euch gleich reinen Wein ein. Und wie denkt ihr euch das mit dem Lernen? Dass ihr mein Lehrmeister seid. Ich? Ja, glaubt ihr, dass ich euch ein Stündlein etwas vom Salz erzähle und wir dann vom Geschäft reden können? Das dauert Wochen. Das sagt mein Vater auch. Und darum bittet er euch um der alten Freundschaft willen, dass ihr mich für einige Zeit in eurem Haus aufnehmt und dass ihr mir alles zeigt, was es vom Salz zu wissen gibt. Und warum hat er euch keinen Brief mitgegeben? Das ist doch das Mindeste, was sich gehört. Wenn es mit der Gicht in der Hand nicht so schlimm wäre, hätte er euch selber geschrieben. Hm. So arg steht es? Nun denn, ich habe mit dem alten Hinrich immer gute Geschäfte gemacht. Und er war immer ehrlich zu mir. Da bin ich ihm das wohl schuldig. Also schön. Ich danke euch, Meister. So, hier ist der Wein. Und hier etwas zu essen, Brot und Schinken. Und dann soll ich euch von Mutter bestellen, dass das Bett in der großen Kammer gerichtet wird. Na no, haben die Wände hier Ohren? Der junge Herr hat Mutter ein Briefchen mitgebracht, da steht alles drin. Düvelok, was wird hier gespielt? Ich denke, euer Vater kann vor lauter Gicht nicht mehr schreiben. Es ist ein Brief von meiner Mutter, in dem sie für mich um freundliche Aufnahme in diesem Haus bittet. Und die freundliche Aufnahme wird gewährt, sagt Mutter. Und sage ich, eure Mutter kann schreiben? Nein, ich habe geschrieben, was sie mir gesagt hat. Also könnt ihr schreiben? Ja, und rechnen auch. Das ist gut. Dann könnt auch ihr mir helfen. Schon am nächsten Tag begleitete Berthold Glübbers den Sülfmeister auf Schritt und Tritt. Der erste Weg führte sie natürlich zur Saline, zur Sülze, wie Toppen stets sie nannte. Sie war auch für einen Fremden nicht zu verfehlen. Die weißen Dampfschwaden, die aus den kleinen Sudhäusern aufstiegen, waren meilenweit zu sehen. Sie waren, wie die Kirchtürme, das Kennzeichen Lüneburgs. Nachdem die beiden Männer die Mauer durchschritten hatten, die den Salinenbezirk von der übrigen Stadt trennte, betraten sie das Brunnenhaus, das über dem Salzbrunnen, dem sogenannten Sod, errichtet war. Das ist die Quelle, der wir unseren Wohlstand verdanken. Mit dem Ziehbrunnen wird die Sohle Eimer für Eimer hochgezogen. Aus 17 Klafter Tiefe. Was etwa 30 Meter sind. Wie viel Mann sind hier beschäftigt? Jeweils 24. Müssen kräftige Leute sein. Schwere Arbeit, die Eimer den ganzen Tag in die Rinnen zu kippen. Und wohin rinnt die Sohle? In die Sudhäuser. Die sehen wir uns jetzt an. 54 Sudhäuser hatte die Sülze. Jedes lag in einer Erdsenke. Nur das Dach guckte heraus. Eine Treppe führte hinunter in einen dunklen Raum, wo ein halbnackter Mann bei der Arbeit war. Heiß und dunstig war es hier. Gott zum Grußmeister. Desgleichen, Nikolaus. Das ist Nikolaus Meding, einer meiner Salzsieder. Der Beste. Brennt das Feuer auch nicht so stark, dass du mir ja kein Holz verschwendest? Nein, das Feuer ist richtig. Ich siede heute schweres Salz. Schweres Salz? Er meint grobkörniges Salz. Man braucht es, um Heringe einzusalzen. Und hier in der Pfanne, das ist das Salz? Ja, das ist unser weißes Gold. Das Salzsieden war ein Arbeitsvorgang, der im Grunde bis auf den heutigen Tag gleich geblieben ist. Die Sohle aus dem Salzbrunnen wurde in eine flache Pfanne gegossen, die auf einem Herd stand. Durch das Erhitzen verdampfte das Wasser und zurückblieb in der Pfanne das Salz. Es wurde herausgeschöpft, nachgetrocknet und war dann gebrauchsfertig. Der Sieder hatte es in der Hand, durch langsameres oder schnelleres Verdampfen die Körnung der Salzkristalle zu beeinflussen und dadurch verschiedene Salzarten zu gewinnen. Übrigens, Meister, unser Buchenholz wird knapp. Übermorgen wollen wir anfangen, leichtes Salz zu sieden. Da brauche ich genug davon. Ja, ja. Ich habe selber schon daran gedacht. Ich spreche noch mit dem Holzmeister. Und wie steht's mit den Salztonnen? Damit komme ich aus. Ich habe auch schon neue bestellt. Da fällt mir ein, mit dem Pfannenschmied muss ich auch noch ein Wörtchen reden. Pfannenschmied? Ja, das ist der Mann, der die verbrauchten Bleipfannen einschmelzen und aus dem Blei neue anfertigen muss. So eine Pfanne hält ja höchstens 4 Wochen. Dann ist sie so verkrustet und verbeult, dass sie nichts mehr taugt. Warum habt ihr nicht doppelt so viel Pfannen im Betrieb? 4 Pfannen pro Sudhaus. Mehr darf es nicht geben. Das war schon immer so. Und so wird es auch bleiben. Wir machen uns sonst nur gegenseitig Konkurrenz. Ach, so ist das. Nun kommt, wir müssen weiter. Schon an diesem Tage hatte Berthold Lübbers eine Ahnung davon erhalten, wie viele Menschen, direkt oder indirekt, vom Salz lebten. In der Saline, die Tag und Nacht in Betrieb war, um den Jahresbedarf für 2 bis 3 Millionen Menschen herzustellen, arbeiteten rund 1000 Männer. Dazu kamen noch die Holzarbeiter, die in den Wäldern rund um Lüneburg Unmengen von Buchen und Birken, von Eichen und Erlen zu schlagen, zu zersägen und zu zerhacken hatten. Viele Fuhrleute und Schiffer waren nötig, um diese gewaltigen Massen von Holz heranzuschaffen, womit die Siedepfannen beheizt wurden. Und ebenso viele waren nötig, um das Salz in alle Welt zu bringen. Nicht nur sie, auch die Böttcher, das waren die Handwerker, die die Transportfässer für das Salz herstellten, lebten davon. Und dann natürlich die Händler und all ihre Gehilfen. Lüneburg, damals eine Stadt von 12.000 Einwohnern, war abhängig von der Saline, die der größte Industriebetrieb der alten Welt war. Und so ist auch der Spruch erklärlich, der damals gang und gäbe war. Die Sülze, das ist Lüneburg. All dies und noch viel mehr erfuhr Berthold Lüppers in den nächsten Wochen, in denen er zu Gast im Hause des Sülfmeisters war. Er hörte aufmerksam zu, stellte hin und wieder knappe Fragen, sagte aber sonst nicht viel. Nur mit Margret, Toppenstedts Tochter, plauderte er gerne. Die beiden hatten mehr und mehr Gefallen aneinander gefunden, saßen immer öfter Arm in Arm auf der Ofenbank und träumten von einer gemeinsamen Zukunft. Der Meister und seine Frau sahen es mit Wohlgefallen. Der Sohn eines wohlhabenden Salzhändlers in der eigenen Familie? Nicht übel. Kurz und gut, zu Weihnachten sollte die Verlobung sein. Am Weihnachtstag ging Berthold mit den Sülfmeistern zur Kirche, wo, wie jedes Jahr, ein Bittgottesdienst zum Erhalt der Lüneburger Sülze abgehalten wurde. Auch hier hörte er aufmerksam zu. Allmächtiger, ewiger, barmherziger Gott und milder Vater, der du uns aus lauter Güte bisher mächtiglich erhalten hast, wir danken dir aus tiefstem Herzensgrund, dass du diese Stadt mit dem teuerbaren Schatz des Salzes so mildiglich begnadet und so reichlich begabt hast. Wir bitten dich, uns alle unsere Sünden, die wir durch Missbrauch dieser edlen Gaben begangen haben, gnädiglich zu verzeihen und uns nicht um solcher Sünden willen diesen Segen zu entziehen, sondern auch fürderhin zu erhalten und uns die Brünnlein und Adern deines Segens nicht zu verstopfen, sondern reichlich und ungehindert fließen zu lassen. Solches wollest du, himmlischer Vater, uns bescheren, der du über alles hochgelobt bist in Ewigkeit. Amen. Amen. Nach der Kirche hatte es Berthold Lüppers merkwürdig eilig, nach Hause zu kommen, und Badmeister Toppenstedt darum, schon vorausgehen zu dürfen. Der hatte nichts dagegen, weil er sowieso mit seinen Standesgenossen etwas zu besprechen hatte. Auch Berthold hatte etwas zu besprechen. Mit Margret. Endlich, da bist du ja. Wirst du heute bei Vater meine Hand anhalten? Ja, aber vorher muss ich dich noch etwas fragen. Was denn? Wir sind uns doch einig. Ach, Berthold, wird das schön werden, wenn du erst Salzhändler in Lüneburg bist. Und wer weiß, vielleicht wirst du sogar Sülfmeister. Das glaube ich nicht. Oh, wart's nur ab. Vater hat viel Einfluss im Rat. Das meine ich nicht. Ich glaube, ich werde in Lüneburg kein Salzhändler werden. Ja, warum denn nicht? Vater ist dafür, Mutter hat es mir anvertraut. Trotzdem. Ich glaube, dass es mit dem Lüneburger Salz auf die Dauer nicht gut gehen wird. Aber Berthold, mit dem Salz ist es schon immer gut gegangen. Warum soll es nicht so weitergehen? Ich fürchte, die beste Zeit wird bald vorbei sein. Gott im Himmel möge uns davor bewahren. Vorhin in der Kirche, als die Sülfmeister um eine reiche Salzquelle gebetet haben, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Sie hätten lieber um genug Holz beten sollen. Wie kannst du so etwas sagen? Ich habe in diesen Wochen Augen und Ohren offen gehalten und dabei manches gehört und gesehen, was den Lüneburgern entgeht, weil sie mit der Nase so nah dran sitzen. Aber nicht mein Vater. Auch der. Auf dem Holzplatz neulich, da habe ich einen Spruch gehört, der mir auch schon zu denken gegeben hat. Haben wir heute Wasser und Holz? Haben wir morgen Silber und Gold. Ich kenne den Spruch. Und? Habt ihr Lüneburger denn genug Holz? Bäume wachsen überall und sie wachsen wieder nach. Überall? Ringsum in der ganzen Gegend gibt es keinen Wald mehr. Aus Uelzen karren sie jetzt schon das Holz heran. Und das Nachwachsen dauert. Das Holz wird immer teurer werden. Dann wird eben das Salz auch teurer. Die Leute bezahlen es schon. Bis eines Tages euer Salz zu teuer sein wird. Glaub mir, Margret, es wird so kommen. Hier gibt es keine Zukunft für uns. Geh mit mir nach Lübeck. Weg von zu Hause? Nur wenn du ja sagst, kann ich deinen Vater um deine Hand bitten. Eine schwere Entscheidung für das junge Mädchen. Um es kurz zu machen, Margret sagte ja, heiratete Berthold Lübbers und ging nach Lübeck. Und sie hat es noch erlebt, dass Berthold mit seinen Befürchtungen recht hatte. Aber das ist eine andere Geschichte, die ein anderes Mal erzählt werden soll.